B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon Nina Landhofer mit diesen Themen. SWIFT, Datenschutz kontra Terrorkampf. Lissabon, mehr europäische Demokratie. Und Russlands neue Menschenrechtspolitik. Der Druck der Amerikaner auf EU-Diplomaten muss groß gewesen sein. Ohne eine neue Regelung könne der Kampf gegen den Terror nicht mehr wirkungsvoll fortgesetzt werden. Und damit wäre auch Europa wieder stärker vom Terrorismus bedroht, unkten die US-Botschafter bei ihren Verhandlungen. Es geht um das geplante Abkommen der EU mit den USA über die Weitergabe von Bankdaten. Denn bisher hatten die USA weitgehenden Zugriff auf Überweisungsdaten und andere Angaben zu europäischen Bankkunden. Nun soll der sogenannte SWIFT-Rechner, auf dem die Daten liegen, von den USA nach Europa verlegt werden. Das würde eine Kontrolle der USA unmöglich machen. Morgen soll deswegen ein neues Abkommen vom EU-Ministerrat abgenickt werden, das die USA berechtigt, wieder in europäischen Daten zu spionieren. Datenschützer laufen Sturm, ebenso die EU-Parlamentarier. Birgit Schmeitzner. Nicht nur der Inhalt des Abkommens, auch der Zeitplan ist ein Stein des Anstoßes. Die EU-Innenminister wollen eigentlich am Montag und damit am letzten Tag vor dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages das SWIFT-Abkommen mit den USA beschließen. Europaparlamentarier laufen Sturm, sprechen von ungebührlicher Eile, wollen einbezogen werden, wie es von Dienstag an der Fall wäre. Dann nämlich hätte das Parlament ein Mitspracherecht auch in Fragen der Innen- und Justizpolitik. Der Fraktionschef der Sozialisten Martin Schulz fordert: Dieses SWIFT-Abkommen, das ja die Datenschutzbelange aller Bürger in Europa betrifft, von der Tagesordnung des Europäischen Rates am letzten Novembertag runterzunehmen, das ist ja eine Frage der demokratischen Kultur. Und auch die bayerische Europaministerin Emilia Müller, CSU, meldet große Bedenken an. Dieses Vorgehen ist aus meiner Sicht kein guter Stil. Vor dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages das im Hauruck-Verfahren noch durchzuziehen. Doch nicht nur das Verfahren an sich, auch der Inhalt des Abkommens wird kritisch gesehen. So ist etwa in der deutschen Bankenbranche der Appell zu hören, nicht vorschnell handeln, man dürfe den europäischen Standard beim Datenschutz nicht gefährden. Bei dem Abkommen geht es um den Austausch von Bankendaten, und zwar für die Terrorismusbekämpfung. Eine gute Sache, wie EU-Kommissionschef José Manuel Barroso gestern noch einmal betonte. Eine Ansicht, die auch der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, teilt. Wenn man diese Finanzströme erkennen kann, wenn man weiß, wer im Hintergrund für die Finanzierung zuständig ist, dann hat man eben möglicherweise auch die Chance, Quellen auszutrocknen und damit letztlich auch den Terrorismus an der Wurzel zu treffen. So argumentieren auch die US-Behörden. In deutschen Diplomatenkreisen heißt es jetzt, viele der ursprünglichen Bedenken seien ausgeräumt. So verbiete etwa das Abkommen, dass ohne jeglichen Verdacht auf strafbare Aktivitäten die Daten durch eine Rasterauswertung geschickt werden. Über den Rest werde intensiv verhandelt. Das Europaparlament allerdings bleibt bei der Forderung, die Entscheidung über den Datentransfer zu verschieben. Der FDP-Europaparlamentarier Alexander Alvaro bemängelt, das Abkommen sei inhaltlich schwammig formuliert, lasse viele sensible Punkte völlig offen. In dem Abkommen selber ist keine Liste von Daten enthalten, die übertragen werden sollen. Was geschieht mit diesen? Welche Möglichkeiten des Rechtsschutzes könnten europäische Bürger genießen? Wer muss tatsächlich Daten übertragen? Und deshalb, so Alvaro weiter, könne man das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht guten Gewissens mittragen. Am Dienstag ist es soweit. Nach jahrelangem Tauziehen tritt der Lissabon-Vertrag endlich in Kraft. Er soll die Europäische Union funktionsfähiger machen, aber auch transparenter, bürgernäher und vor allem demokratischer. Tom Weingärtner erklärt, was sich ab übermorgen alles ändert. Die EU bleibt auch nach dem Lissabon-Vertrag eine Union von Staaten, aber, sagt der Europaabgeordnete Jo Leinen, es ist ein weiterer Schritt zu einem Europa der Bürgerinnen und Bürger, vertreten durch ihre Parlamente, aber auch das Europäische Parlament, und ein bisschen weg von dem Europa der Staaten, nur vertreten durch ihre Regierungen. Wir hatten ja lange den Zustand, dass Gesetze in Brüssel durch Regierungen gemacht wurden, was eigentlich unnatürlich ist. Das Europäische Parlament kann in Zukunft in fast allen Bereichen über Richtlinien und Verordnungen mitentscheiden. In der Agrar-, der Innen-, Rechts- und Einwanderungspolitik praktisch überall müssen die Abgeordneten Richtlinien und Verordnungen zustimmen. Sie erhalten damit auch Einfluss auf die Energiepolitik, die Raumfahrt oder den Katastrophenschutz. In diesen Bereichen erhält die EU neue Zuständigkeiten. Nur über die Finanzausstattung und die Außenpolitik der Union entscheiden die Mitgliedstaaten auch in Zukunft alleine. Gleichzeitig können sich die nationalen Volksvertreter mehr Gehör in Brüssel verschaffen. Sagt ein Drittel der nationalen Parlamente Nein zu einem Rechtstext der Kommission, muss diese ihren Vorschlag überprüfen. Durch Volksbegehren können sich die Bürger in Zukunft auch direkt in den europäischen Betrieb einmischen. 1 Million Unterschriften reichen, um die EU-Kommission zur Vorlage eines Rechtstextes aufzufordern. Jo Leinen verspricht sich davon eine neue Dynamik im Integrationsprozess. Der Bürger in Portugal und der in Polen hat im Alltag eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Aber es gibt viele Bürgeranliegen von erneuerbaren Energien, gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel, Tiertransport. Es gibt 1000 Themen, die Bürger interessieren. Und mit diesem Instrument können sie ein Thema ihrer Wahl auf die Agenda der Institutionen in Brüssel bringen. Mit der Grundrechtecharta, sagt Leinen, verfüge Europa über den weltweit modernsten Katalog von Grundrechten. Den Bürgern der Union garantiert sie nicht nur Freiheit und Sicherheit, sondern auch den Schutz ihrer persönlichen Daten, das Recht auf Umwelt- und Verbraucherschutz, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Die Grundrechte gelten allerdings nicht in allen EU-Staaten. Briten, Polen und Tschechen wollten die Gemeinsamkeit mit den anderen Europäern so weit dann doch nicht treiben. Seit der russische Präsident Medvedev im Amt ist, wirft man ihm vor, nur ein verlängerter Arm Putins zu sein. Zwar gab er sich nach außen liberaler als sein Vorgänger es war, doch geändert hat sich nicht wirklich etwas. Auf dem Parteitag vergangene Woche versuchte er aus dem Schatten Putins herauszutreten und versprach unter anderem mehr Menschenrechte. Kritiker sind skeptisch, doch Medvedev versucht sich jetzt in Sachen Dialog mit ihnen. Hermann Krause berichtet aus Moskau. Es war das zweite Treffen Medvedevs mit der Menschenrechtsbeauftragten Ella Pamphilova im Kreml. Pamphilova steht im Rat für Menschenrechte, einst von Putin eingesetzt, vor. Auf einer Pressekonferenz erklärte sie euphorisch, unter dem jetzigen Präsidenten Medvedev aber habe sich das Klima in Russland völlig geändert. Sie wissen, wie schwierig es in den letzten Jahren war. Man bezeichnete die Nichtregierungsorganisationen als Feinde des Volkes, als Spione vom Westen gesteuert. Aber jetzt herrscht eine ganz andere Atmosphäre. So habe sich bei dem dreistündigen Gespräch Medvedev nicht nur konziliant gegenüber Nichtregierungsorganisationen gezeigt, er habe deren Notwendigkeit mehrfach herausgestellt. Putin hatte nach und nach die Arbeit der NGOs immer schwieriger gemacht. Medvedev hingegen versuchte in einer Gesetzesnovelle, die der Duma vorliegt, bereits erste Änderungen durchzusetzen und versprach Steuererleichterungen. Das Gesetz über die NGOs wurde bereits korrigiert. Wir müssen aber weiterarbeiten. So soll die Registrierung vereinfacht werden und die Zahl der vorzulegenden Dokumente wird reduziert. Besonderen Wert legte Medvedev mit dem Treffen der Menschenrechtler auf soziale Einrichtungen wie Armenhäuser oder Schlafstätten für Obdachlose. Da der russische Staat in der Krise sich kaum um die Ärmsten der Armen kümmert, scheint auch der Kreml die Notwendigkeit dieser Organisationen erkannt zu haben. Der Status der Organisationen, die sich den sozialen Problemen annehmen, muss verbessert werden. Gerade in der Krise ist dies notwendig. In diesem Jahr haben wir sie mit 1,2 Milliarden Rubel unterstützt. Eine Zahl, die von Menschenrechtsorganisationen angezweifelt wird. Viele Gruppen weisen darauf hin, dass Medvedev in seiner früheren Funktion als Chef der Kreml-Administration das alte Gesetz mit ausarbeitete. Die Opposition werde immer noch, wenn sie denn demonstrieren wolle, schikaniert. Der bekannte Menschenrechtler Lev Ponomaryov meinte: Leider wird die Situation nur schlechter und sie wird sich weiter verschlechtern. Die Rechtsschutzorgane in Russland haben in den vergangenen Jahren immer mehr Macht erhalten. Sie agieren in einer praktisch kriminellen Sphäre. Im Innenministerium gibt es eine Extremistenliste. Ein spezielles Zentrum wurde aufgebaut. Da werden alle Andersdenkenden verfolgt. Ob Medvedev tatsächlich in der innenpolitischen Situation Russlands etwas ändern kann, ist abhängig von seiner Machtbasis, die nach Meinung von Beobachtern immer noch als eher schwach eingestuft wird. Auffallend sind dennoch die zahlreichen Initiativen des Präsidenten. So hat er eine Vorlage zur Änderung des Wahlgesetzes in die Duma eingebracht, mit dem Ziel, Wahlfälschungen in Zukunft unmöglich zu machen. Unklar ist, ob die Partei Geeintes Russland, zu deren Gunsten bisher manipuliert wurde, ihn dabei unterstützen wird. Geeintes Russland hat in der Duma eine deutliche Mehrheit. Viel Streit gab es um Konzepte und Köpfe. Nach der Einverleibung des Projekts durch die Sozialisten und monatelangem politischem Vakuum wird nun versprochen, dass Pech eine grenzenlose Stadt wird, mit reicher Geschichte eine multikulturelle Stadt. Denn 2010 wird die südungarische Universitätsstadt zusammen mit Istanbul und Essen europäische Kulturhauptstadt. Hier wurde einst die erste ungarische Universität gegründet. Hier wurde die Op-Art geboren, hatte Bauhaus einen Ableger. Nach der Schließung der Bergwerke Ende des 20. Jahrhunderts erlebte die Stadt einen herben Niedergang. Kann Pécs 2010 mehr als nur Hoffnungen wecken inmitten der Wirtschaftskrise? Die Macher sind zuversichtlich, Kritiker zweifeln stark daran. Stefan Oschwart war für uns dort. Ein blinder Straßenmusiker singt für ein paar Forint in der Fußgängerzone der Stadt Pécs. Die Atmosphäre ist beschaulich, kleine Cafés, Antiquitätenläden, Buchhandlungen. Ganz in der Nähe der Dom. Hier warfen sich die ungarischen Gläubigen verzückt auf die Erde, als Papst Johannes Paul II. Anfang der 90er Jahre zu Besuch kam. Neben dem Dom liegen frühchristliche Grabkammern unter dicken Glasscheiben. Seit dem Jahr 2000 sind sie UNESCO-Weltkulturerbe. Touristen wandeln auf 2000 Jahren Stadtgeschichte. Rentnerinnen und Studenten dösen in einem kleinen Park. In der Museumsstraße ein Kleinod nach dem anderen. Ab dem 1. Januar ist Pécs zwar europäische Kulturhauptstadt, aber im Moment ist die ganze Stadt noch eine Baustelle. Mehr als 100 Millionen Euro kosten die Großprojekte, den Großteil finanziert Brüssel, einen Teil Budapest und Pécs muss einen kleinen Teil zuschießen. Das Geld verwaltet die Stadt, organisiert wird das Kulturhauptstadtjahr von einem eigenen Management. Eigentlich ist das Projekt eine Nummer zu groß für die hochverschuldete Stadt, meint Scharkai. Vorbei geht es an den Souvenirverkäufern, die großungarn T-Shirts neben Softdrinks feilbieten. Neben der Sozialstation der Malteser hängen hunderte verrostete Vorhängeschlösser an einem Drahtgestell an der Mauer. Verliebte Paare schwören sich hier ewige Verbundenheit. Die Schlüssel werden traditionell weggeworfen. Auch der Széchenyi-Platz ist eine einzige Baustelle. Rund um die ehemalige Moschee ist die Erde aufgewühlt, müssen Passanten im Slalom um die Absperrgitter lavieren. Schräg gegenüber, neben dem Brunnen, den die örtliche Porzellanmanufaktur Zsolnay verziert hat, das Rathaus. Im ersten Stock residiert die stellvertretende Bürgermeisterin Marta Kunst von den Sozialisten. Die resolute Politikerin ist optimistisch, was den Fortgang der Bauarbeiten für das Kulturhauptstadtjahr angeht. Die öffentlichen Plätze und Parks werden bis Jahresende erneuert sein. Einige Gebäude des Zsolnay-Kulturviertels werden im ersten Halbjahr 2010 fertig und die Fundamente der Kulturinstitutionen, Konferenzzentrum und Bibliothek sind begonnen. Wir hoffen, dass sie im Laufe des kommenden Jahres fertig werden. Touristen, die im Kulturhauptstadtjahr kommen, werden also das ganze Jahr über noch Baustellen vorfinden. Zumal das Tempo, in dem gebaut wird, alles andere als schnell ist. Im Designer-Café gegenüber dem Rathaus sitzt der Literaturwissenschaftler Jozef Tokács und rührt in seinem Cappuccino. Er hat seinerzeit die Bewerbung um den Titel geschrieben und er war der Erste, der das Handtuch warf. Ich wollte, dass das Projekt in die Hände unabhängiger Fachleute kommt. Die Posten des künstlerischen Direktors und Baukoordinators sollten ausgeschrieben werden. Sie sollten selbstverantwortlich arbeiten können, ohne um jede Kleinigkeit mit inkompetenten Politikern feilschen zu müssen. Der stellvertretende Bürgermeister, damals im Fernsehen zu meinem Weggang befragt, sagte nur: Der Joschka wollte hier westliche Methoden einführen, aber das hier ist Osteuropa. Ihm gegenüber sitzt András Mészáros und hält Hof. Gegeltes Haar, Nadelstreifenanzug, Zigarette. Er wurde vor einem Jahr aus dem Management davongejagt. Der ehemalige Tabaklobbyist hatte astronomisch hohe Telefonkosten veranschlagt. Die 5000 Euro Monatsgehalt möchte er weiter beziehen. Er klagt. Der ungarische Rechnungshof ermittelt, weil immer wieder Gelder versickerten. In Luxusartikeln wie Wohnungen und Autos. Ganz in der Nähe, in der Maria Uzza, einer kleinen Seitenstraße, hat das Management der europäischen Kulturhauptstadt seinen Sitz. Geschäftsführer Csabaruzsa gibt das Mantra der Verantwortlichen wieder. In keiner anderen Kulturhauptstadt seien die Bauten pünktlich fertig geworden, sagt er, und schließlich malt er blühende Landschaften an die weißen Wände. Es ist nicht von Belang, ob und wann die Bauten fertig sind. 2010 ist hier nicht der Schlusspunkt für eine regionale Entwicklung, sondern der Ausgangspunkt. Damit haben wir ja auch den Wettbewerb gewonnen. Wir wollen nicht 2011 zurückblicken und sagen, das war eine schöne Party. Am anderen Ende der Altstadt, nahe der alten Stadtmauer, hat der Architekt Endre Borsa sein winzig kleines Büro. Er wirkt wie ein Freak. Langer grauer Rauschebart, schwarze Lederhose, um den Kopf hat er ein Palästinensertuch gewickelt. Er hat eine ziemlich klare Meinung, wer nach 2010 die Gewinner und Verlierer sein werden. Gewinner ist, wer eine Menge Geld aus dieser Geschichte klauen kann. Verlierer sind die, die die Zeche zahlen müssen für die Diebe. Und die werden die Rechnung präsentieren, garantiert. Und alle in Pécs sind sich einig, dass am Ende der Schuldenberg der Stadt noch größer sein wird als jetzt schon. Wer bespielt denn nach 2010 die Großprojekte, Konzertsaal und Jolnay Kulturviertel? Was bringen sie dem Rest der Stadt, fragt der Architekt und legt damit einen Finger in die Wunde. Ich bin sehr pessimistisch. Ich glaube, 2010 wird diese Stadt aussehen wie Beirut. Bauten halb fertig, abgebrochen. Man muss sich das anschauen. Nicht als Katastrophentourist. Man wird einen Grenzfall sehen. Touristen werden kommen, sagt er. Das freut ihn auch. Und er glaubt auch, dass kulturell eine Menge geboten wird. Das sei aber auch bitter nötig, meint er, denn Pécs blute aus, wegen der Schließung der Uran- und Kohleminen in den 90er Jahren. 1990 hat die Stadt 15% ihrer Bevölkerung verloren, gut 20.000 Menschen. Nicht durch Tod, sondern durch Abwanderung. Und obwohl sich die Stadtverwaltung dagegen stemmt, manche Ecken wie Kertváros oder Uranváros verslammen. In der ehemaligen Bergarbeitersiedlung Uranváros, Uranstadt im Westen, leben heute viele Rentner, aber auch junge Familien. Plätze wurden zu Foren unter Platanen umgebaut, die Wohnblöcke bunt gestrichen. Teil des Investitionsprogramms im Rahmen des Projekts. Viele haben ihre Jobs Anfang der 90er Jahre verloren. Die Arbeitslosigkeit heute in den umliegenden Gemeinden ist eine der höchsten in Ungarn. In Siklós etwa hat jeder Dritte keinen Job. Und auch in Uranváros, der ehemaligen Bergarbeitersiedlung, gibt es Arme. Über einem kleinen Laden in einem Eckhaus hängt ein Schild, Mitglied des Netzes der Sozialläden. Die Verkäuferin erklärt, was das bedeutet. Natürlich kommen die Leute wegen der niedrigen Preise. Schauen Sie sich doch um. Dinge des täglichen Lebens, ungarisches Gemüse, das ist ja billiger als anderswo. Kredit gibt's nicht. Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy a menetrend szerint Villány Magyar Bój állomásokon át Szarajevóba induló Dráva Intercity vonat előreláthatólag 40 perc késéssel fog indulni. Kérjük szíves türelmüket és bekértésüket. Der Bahnhof von Pécs, heruntergekommen provinziell, aber eine Drehscheibe zum Balkan. Der Zug nach Sarajevo fährt jeden Tag und wie so oft kommt er mit einer Stunde Verspätung an. Viele Rucksacktouristen steigen aus, auch junge Studenten. 30.000 gibt es in der Stadt. Die Uni ist die älteste Ungarns. Hinzu kommen unzählige Schulen, auch mehrsprachige. Pécs liegt im Dreiländereck Ungarn, Kroatien, Serbien. 9 Minderheiten leben in der Stadt, ein Schmelztiegel. Die Stadt war Zentrum der sogenannten schwäbischen Türkei. Deutsche waren vor mehr als 300 Jahren in die ehemals türkisch besetzte Zone eingewandert. Noch heute leben etwa 50.000 Donauschwaben hier. Nach dem Ersten Weltkrieg war Pécs serbisch besetzt. Kroatien ist nur 30 Kilometer entfernt. Kroaten siedeln seit den Türkenkriegen im 16. und 17. Jahrhundert in der Gegend. Wenige Straßen weiter hat das ungarische Radio seinen Sitz. Werktäglich senden von hier aus landesweit die Minderheitenredaktionen. Pécs ist bis heute trotz der Zwangsumsiedelungen nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Zentrum der Donauschwaben. Einen schönen guten Tag, werte Hörer. Herzlich willkommen aus Fünfkirchen bei Ihrem Treffpunkt am Vormittag. Es ist 10 Uhr. Am Mikrofon begrüßt Sie Robert Becker. Die deutschsprachige Redaktion besteht aus 3 Leuten. Christian Erdély, Anfang 30, leitet sie. Die Besonderheit ist, dass die Ungarndeutschen eine doppelte Identität haben. Also die Ungarndeutschen haben keine solche starke Bindung zu Deutschland, sondern eher zu ihrer Heimat, zu Ungarn. Aber trotzdem mögen sie ihre Sprache, mögen sie ihre Kultur und halten auch in gewisser Maße zusammen. In der Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt hat Pécs gerade mit dem Multikulti-Flair der Stadt geworben. Doch was schlägt sich davon im Kulturhauptstadtprogramm 2010 nieder? Am Ende stand es fest, dass die Minderheiten nicht die erhoffte Unterstützung von diesem ganzen Programm kriegen. Sie bekommen so 50 Millionen Forint für ihre Veranstaltungen. Das ist sehr, sehr wenig, also davon kann man fast nichts machen. Und wir machen sie auch heute auf die jüngste Ausgabe von... Und der Boom auf dem Arbeitsmarkt, wo bleibt der? 1000 neue Stellen sind in diesem Jahr entstanden, sagt das Arbeitsamt. Doch nur 130 Jobs hat das Projekt Europäische Kulturhauptstadt bislang direkt gebracht. Das Management wirbt mit einem entsprechenden Programm des Arbeitsamtes. Doch bei aller Kritik, viele Pécher sehen das Projekt Kulturhauptstadt Europas sehr positiv. Etwa diese Galeriebesitzerin. Treppen führen in einen Raum im Zen-Stil. Wenige Holzbänke mit dem Rechen gezogene Kreise im Sand, darin große, schwere, kohleartige Steine. Besitzerin Ona Maria Tatroy sieht das kommende Jahr einfach als Riesenchance für ihre Heimatstadt. Eine Stadterneuerung erwarten wir. Einen riesigen kulturellen Aufschwung, viel Fremdenverkehr. Ich glaube, man kann uns besser kennenlernen. Und das wird uns wirtschaftlich etwas nach vorne bringen, denn diese Region erlebt schon eine tiefe wirtschaftliche Depression. Und letztlich wünsche ich mir, dass wir ein Jahr lang toll feiern. Eine Reportage von Stefan Oschwart war das.